Es ging also nicht mehr nur noch um Händewaschen und Nies- und Hustenhygiene. Der Bevölkerung wurden wesentlich weitreichendere Eingriffe in ihr Privatleben angekündigt. Unterlegt war der Tagesschaubericht mit Filmaufnahmen von maskentragenden Bürgern im Alltag, was die RKI-Empfehlung dazu konterkarierte. Vermittelt wurde die klare Botschaft, das Virus ist extrem gefährlich, den Anweisungen der Behörden ist also Folge zu leisten. Ebenfalls am Freitag, dem 28. Februar, am Ende jener Woche, in der Europa begonnen hatte, in Panik zu verfallen, meldete sich Bill Gates zu Wort. Auf seinem Blog veröffentlichte er einen Text mit der forschen Überschrift, wie auf Covid-19 zu reagieren ist. Der Beitrag des Milliardärs erschien gleichzeitig auch im New England Journal of Medicine, einer der angesehensten und meistgelesenen medizinischen Fachzeitschriften der Welt, dort unter einem etwas bescheideneren Titel. Gates ermahnte darin, dass aufgrund der besorgniserregenden Covid-19-Todesrate nun auch die Impfstoffentwicklung massiv beschleunigt und mit öffentlichen Geldern unterstützt werden müsste. Die von ihm 2017 in Davos gestartete Partnerschaft von Pharmaindustrie, Regierungen und WHO zur Impfstoffentwicklung namens CEPI sei bereits bei der Arbeit. Man benötige aber rasch Milliarden von Dollar von den Regierungen, um die nötigen klinischen Studien abzuschließen und die Impfstoffe zur Zulassungsreife bringen zu können. Wissenschaftler konnten innerhalb weniger Tage das Genom des Virus sequenzieren sowie mehrere vielversprechende Impfstoffkandidaten entwickeln und CEPI bereitet bereits bis zu 8 von ihnen für klinische Studien vor. Wenn sich einer oder mehrere dieser Impfstoffe in Tierversuchen als sicher und wirksam erweisen, könnten sie bereits im Juni für größere Versuche bereit sein. Mit anderen Worten, die Rettung der Welt war auch ein Milliardengeschäft und der Druck enorm, die geplanten Impfstoffdeals mit Regierungen in aller Welt nun auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Eine Sterberate in der Größenordnung der normalen Grippe, wie sie nahe lag vom RKI zu der Zeit vermutet und von vielen Studien später ermittelt wurde, war das Letzte, was die beteiligten Unternehmen in diesem Zusammenhang brauchen konnten. Ohne die weltweite Angst vor Millionen Toten ließen sich die neuen Impfstoffe kaum an den Mann bringen. Dennoch wäre es zu eindimensional, die Motive der politischen Strategie allein bei den Interessen der Pharmaindustrie zu suchen. Dafür war diese Krise und damit auch der Einfluss anderer, nicht profitierender Branchen zu groß. Auch der Person Bill Gates würde eine solche Verengung der Perspektive nicht gerecht. Gates agierte einerseits als kühl kalkulierender Manager, immer bestrebt, die Felder, in denen er aktiv wurde, zu dominieren und Konkurrenten oder Widerstände beiseite zu schieben, ob nun an der Spitze eines Weltkonzerns oder einer Impfkampagne. Zugleich schien dieser Superreiche ehrlich von dem Bemühen gelenkt, der Welt zu helfen, blieb allerdings gefangen in einem Techniker-Tunnelblick, der für alles nur technologische und kommerziell verwertbare Lösungen sah. Auf geradezu idealistische Weise gab er sich überzeugt davon, dass Profitstreben von gesichts- und kulturlosen Weltkonzernen ließe sich mit Menschenliebe und Altruismus in schönster Harmonie vereinen. Darin konnte man eine tragische Selbsttäuschung sehen. Ein eiskalter Schurke aber, der mit der Krise bloß Geld verdienen wollte, war Gates sicher nicht. Eher ein mächtiger Mitspieler in einem vielschichtigen Netzwerk sehr verschiedener Interessen, die alle versuchten, die sich abzeichnende Situation eines weltweiten Ausnahmezustands für das eigene Vorhaben zu nutzen. Die Pandemie-Maschine hatte derweil auch in Deutschland Betriebstemperatur erreicht. Am 2. März erschien Jens Spahn mit großer Besetzung auf der Bundespressekonferenz. Erstmals tauchte Christian Drosten neben ihm auf. Außerdem Lothar Wieler sowie einige weitere Professoren. Der Minister bekannte offen und sichtlich stolz, dass der Auftritt heute Teil einer verstärkten Kommunikationsoffensive sei. Es laufe bereits eine Anzeigenkampagne in allen großen Zeitungen, auch eigens von der Regierung produzierte Radiospots würden gesendet. Außerdem bespiele man auf allen Ebenen die Social-Media-Kanäle. Solche Formulierungen hätte man eigentlich eher vom Marketingleiter eines Unternehmens auf einer internen Vorstandssitzung erwartet. Doch Spahn, verheiratet mit dem Cheflobbyisten des Burda Medienkonzerns Bunte und Focus, war das modische Denken in PR-Begriffen offenbar längst in Fleisch und Blut übergegangen. Politik war nicht nur Problemlösung, sondern auch Wahrnehmungsmanagement. Eine Krise, immer auch eine gefühlte Krise. Nach der Vorstellung der smarten Kommunikationsoffensive ging es um das Eigentliche, die Gefährlichkeit des Virus. Wieler vermied es, nochmals von einer Todesrate zwischen 1% und 2% zu sprechen, wie noch wenige Tage zuvor. Stattdessen formulierte er vorsichtig, Was ganz wichtig ist, wir haben für eine abschließende Beurteilung der Schwere der neuen Atemwegserkrankungen nicht genügend Daten. Wir können die Schwere nicht genügend einschätzen. Dennoch habe man die Gefahrenstufe für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland auf mäßig erhöht. Anschließend kam Drosten an die Reihe. Nachdem ihn die Tagesschau in den Tagen zuvor mehrfach als unabhängigen Experten präsentiert hatte, war dies sein erster großer Auftritt an der Seite der Regierung. Auch der Virologe blieb zurückhaltend. Es ist fast unmöglich, im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Gefährlichkeit ist keine Zahl. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier Erklärungen liefern müssen, die wir zum Teil selber nicht haben oder selber gerade erst dabei sind zu verstehen. Im Moment sind wir in einem Korridor von 0,3 bis 0,7% Fallsterblichkeit. Eine Quelle für diese vollkommen neuen Zahlen gab Drosten nicht an, wurde von den anwesenden Journalisten auch nicht danach gefragt. Er ergänzte: Wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie. Die Frage ist also, worüber besorgen wir uns hier eigentlich? Die anwesenden Pressevertreter lauschten aufmerksam, als der Virologe ausführte, dass auch eine solche Erkältung gefährlich werden könne, wenn zu viele Menschen auf einmal daran erkrankten und das Gesundheitssystem gleichzeitig belasteten. Daher gelte es, die Ausbreitung zu verlangsamen. Dass eine massive Überlastung von Arztpraxen und Krankenhäusern mit vielen Toten bei Grippewellen immer wieder zu beobachten war, wie etwa Anfang 2018, in der Vergangenheit aber nie zu großen Pressekonferenzen, Krisenstäben und Daueralarm geführt hatte, blieb unerwähnt. Die Virusgefahr wurde als vollkommen neue, so nie dagewesene Bedrohung beschrieben, was sich durch die Zahlen allerdings nicht untermauern ließ. Drosten räumte sogar ein, dass die Ansteckungsrate des Virus, die sogenannte sekundäre Attack Rate, mit 5 bis 10% niedriger sei als bei einer Influenza-Pandemie. Auf eine brisante Nachfrage eines Journalisten folgte dann noch ein sehr bemerkenswertes Eingeständnis. Ein Reporter hatte die von Drosten genannte untere Grenze der Todesrate 0,3% kombiniert mit der von ihm an anderer Stelle gemachten Aussage, das Virus würde 60% der Bevölkerung befallen. Zusammengerechnet ergab das mindestens 150.000 Tote in Deutschland. War ein solcher Massentod nun tatsächlich zu erwarten? Drosten beschwichtigte, so könne man das nicht rechnen. Denn Menschen sterben sowieso in Deutschland, und zwar jedes Jahr ungefähr 850.000. Diese Menschen haben ein sehr ähnliches Altersprofil wie auch die Patienten, die an dieser Viruserkrankung sterben. Und auch da ist es so, dass natürlich vor allem Patienten mit Grunderkrankungen sterben, ältere Patienten, und das ist auch bei diesem Virus so. Ab einem gewissen Wert geht so eine Erkrankung auch ganz schnell im normalen Geschehen unter. Diese Erklärung erstaunte. Denn genau so argumentierte auch Wolfgang Wodarg, der immer wieder betonte, man müsse auf die tatsächlich gemessene Übersterblichkeit schauen, um die Gefährlichkeit einschätzen zu können. Das leuchtete ein, denn wenn positiv getestete Menschen im Alter der ganz normalen Lebenserwartung verstarben, wie es bei Covid-19 überwiegend der Fall war, dann hieß das natürlich, ohne Virus wären diese Menschen als Gruppe betrachtet ungefähr zur gleichen Zeit gestorben. Solche Tode waren kein Grund zur Ausrufung eines nationalen Notstands. Als Wodarg auf diesen Zusammenhang hinwies, hatte man ihn zum gefährlichen Verharmloser erklärt. Bei Drosten wurde es von den Medien einfach still übergangen. Schließlich stand er an der Seite der Regierung, und die schützte ja die Bürger.